Schädel war ein Schrank von einer Frau. Schon im Alter von 5 Jahren war sie die stärkste weit und breit. Keiner zog ihr an den Haaren, keiner suchte mit ihr Streit. Bald darauf war sie im Märchenland, bei Leuten hat sie Brocken bekannt. Und der König ließ sie den zum Ritter schlagen, der ihr die Fresse polierte, ohne lang zu fragen. Eines Tages war's dann soweit, der Vater kam und sprach: Es tut mir leid, wir haben nichts mehr zu essen, keine Kippen und kein Geld. Verpisst euch in die große weite Welt. Gretel ist zu schwer. Schon begann die Szene und sie irrten durch den Wald und sie stopften durch den Schnee und es war bald so kalt. Und sie kamen an ein Häuschen, das ganz aus Pfefferkuchen war. Fragten sich mit Recht, wer wohl der Herr von diesem Häuschen war. Als sie durch das Fenster lugten, sah sie Frau Anna P. Eine weiße nette Decke und nebenberuflich ne gelernte Fee. Sein Glück war, und das wusste er genau, Gretel war ein Schrank von einer Frau. Gretel im Ersatz, Gretel ist Schachmatt. Gretel im Armeer, Gretel ist zu schwer. Gretel im Ersatz, Gretel ist Schachmatt. Gretel ist zu schwer. Hänsel und Gretel folgten sich dem Wald. Es war so finster.